Die Nachtwache. Die Dorfbewohner freuten sich über ihren neuen Getreidespeicher und das Dorf wuchs und wuchs, bis es schon eher eine Stadt war. Aber dann vielleicht nach 1999 Jahren tauchte ein neues Problem auf. Weil in der Stadt so viel Weizen lagerte, rückten Plünderer aus benachbarten Dörfern und Stämmen an und raubten den Kornspeicher aus. »Warum sollen wir monatelang auf den Feldern schuften?«, sagten sich die Diebe, »wenn wir uns den Weizen auch in einer einzigen Nacht besorgen können.« Die Stadtbewohner versammelten sich in ihrem Tempel und diskutierten und diskutierten. Schließlich beschlossen sie, eine Mauer um ihre Stadt zu bauen, auf der ein paar Leute Wache halten sollten. Jede Nacht. Tagsüber arbeiteten sie nun also auf den Feldern, in ihrer Freizeit errichteten sie die Mauer und nachts schoben sie Wache. Außerdem ernannten sie den mutigsten Mann der Stadt zu ihrem Häuptling und zum Anführer der Wachen. Die meiste Zeit hatte dieser Häuptling ein entspanntes Leben. Er lungerte herum, übte ein bisschen Bogenschießen, suchte die Mauer nach Löchern und Rissen ab und wenn er welche fand, beauftragte er jemanden, sie zuzustopfen. Doch wenn sich ein fremder Stamm näherte, um die Stadt zu überfallen, freuten sich die Bewohner, dass sie einen Häuptling hatten, denn der war mutig und stark und wusste, was zu tun war.